die göttliche komödie von dante das fegefeuer zweiter gesang schon war die sonn an jenem horizonte des mittagskreis mit seinem höchsten gipfel jerusalem bedecket angekommen indeß die nacht ihr gegenüber kreisend emporstieg aus dem ganges mit der waage die aus der hand ihr fällt sobald sie obsiegt so daß die weißen wie die roten wangen der lieblichen aurora wo wir waren goldgelb schon wurden durch zu hohes alter wir standen immer noch längs hin am meere gleich denen die den weg sich überdenkend im geist schon gehn indes der leib verweilet und sie wie öfters kurz vor morgens anbruch mars ob der dichten dünste rötlich schimmert gen untergang tief überm meeresspiegel dem ähnlich schien mög ich's einst wiedersehn ein licht so schnell sich übers meer zu nahen daß seinem lauf kein fliegen ist vergleichbar denn weil von ihm ich abgewandt mich hatte ein wenig um den führer zu befragen sah wieder ich's schon leuchtender und größer darauf erschien an ihm zu jeder seite wie etwas weißes mir indes ein andres dergleichen unter ihm allmählich vortrat mein meister hatte noch kein wort gesprochen als schwingen schon die erstern weißen schienen und da den schiffer jetzt er recht erkannte rief er mir zu beug beuge deine knie es ist gottes engel falte deine hände von nun an siehst du mehr dergleichen diener sieh er verschmäht jedwedes menschenwerkzeug und braucht kein ruder nur die eignen schwingen als segel zwischen den entfernten küsten sieh wie gen himmel er sie hat gerichtet die luft bewegend mit den ew'gen federn die nicht wie sterbliches gefieder wechseln drauf schien als mehr und mehr er uns sich nahte der vogel uns der göttliche jetzt heller drob weil ihn nicht ertrug so nah mein auge ich's niedersenkt und jener kam zum strande mit einem schnellen und so leichten schifflein daß in die wasserfläch es gar nicht einschnitt am rückteil stand der himmlische pilote der seligkeit trug auf der stirn geschrieben und drinnen saßen mehr denn 100 geister in exitu israel de egypto hört ich zugleich einstimmig alle singen und was sonst noch von diesem psalm zu lesen dann segnet er sie mit dem heil'gen kreuze worauf sie allzumal zum strand sich stürzten und jeder schwand so schnell als er gekommen die schar die hier verblieb schien mit dem orte wie nicht vertraut rings um sich her zu blicken gleich jenem, der da neue dinge kostet. Nach allen seiten schoß das licht des tages die sonn aus, die mit leuchtenden geschossen vom mittagskreis verjagt den steinbock hatte, als gegen uns das neue volk die stirne empor jetzt hob und sprach: Wenn ihr ihn wisset, so zeigt den Weg uns, auf den Berg zu kommen. Zu jenen drauf: Virgil, ihr meint vielleicht wohl, dass wir bekannt mit dieser Stätte seien, doch so wie ihr sind Fremdlinge wir hier auch. Jüngst kamen wir hierher, vor euch ein wenig, durch andre Straße, die so rauh und schwierig, das Spiel nur jetzt uns wird das Steigen scheinen. Die Seelen, die mich atmen sahen und inne so wurden, daß ich noch am Leben wäre, erbleichten vor Verwunderung darüber. Und wie dem Boten, der den Ölzweig bringet, zuströmt das Volk, um Neues zu vernehmen, und keiner sich vor dem Gedränge scheuet, so hingen allzumal an meinem Antlitz jetzt die beglückten Seelen, als vergäßen sie, hinzugehen, um schöner dort zu werden. Vortreten sah die ein, aus ihrer mitt ich, mich zu umarmen mit so großer Liebe, daß ich bewogen ward, zu tun ein Gleiches. O, nicht geschatten, nur dem Aug erkennbar. Dreimal verschränkt ich hinter ihm die Hände, und dreimal zog ich an die Brust zurück sie. Wohl mocht ich vor Erstaunen mich verfärben, darum der Schatten lächelt und zurücktrat, und ich ihm folgend weiter vor mich drängte. Mit sanfter Stimme hieß er mich verweilen, darauf erkannt ich ihn und bat ihn, stille zu stehn ein wenig, um mit mir zu sprechen. Er gab zur Antwort: Wie ich einst geliebt dich im Leib des Todes, lieb ich dich entfesselt. Drum bleib ich stehn, doch du, warum nur gehst du? O mein Casella, dorthin heimzukehren, wo ich noch bin jetzt, mach ich diese Reise, sprach ich. Doch du, was raubt so viele Zeit dir? Zu mir drauf jener: Mir geschah kein Unrecht, wenn er, der, wenn und wann er will, davonführt, mir mehrmals hat die Überfahrt verweigert, denn aus gerechtem Willen kommt der Seine, und wirklich nahm er seit drei Monden jeden in vollem Frieden auf, der eingehen wollte. Drob ich, zum Meeresstrande hingewendet, wo sich dem Salze mischt der Tiber Welle, gar liebevoll durch ihn an seiner Mündung Einlass bekam, wohin sein Flug sich richtet. Denn immer wird dort jeder aufgenommen, der nicht zum Acheron hinunterstürzet. Und ich: Raubt dir ein neu Gesetz Erinnerung nicht und Gebrauch des liebevollen Sanges, der all mein Sehnen mir zu stillen pflegte? So sei's gefällig dir, durch ihn ein wenig zu trösten mir den geist, der, mit dem körper hierher gelangt, so sehr sich fühlt beklommen. Die liebe, die mit mir im geiste redet, begann er drauf so sanft, daß mir im innern der sanfte ton noch immer widerklinget. Mein meister und ich selbst samt jenem volke, das mit ihm war, wir schienen so zufrieden, als ob den sinn nichts anderes uns kümmre. Aufmerksam gingen wir einher und horchten auf seine Tön, und sieh, der edle Alte erschien und rief: Was ist das, träge Geister, welch säumig Wesen, welch Verweilen ist das? Eilt hin zum Berg, die Rind euch abzustreifen, die offenbarlich Gott zu schaun euch hindert. Wie Tauben, die, wenn Korn sie oder Unkraut zu suchen, rings zum Fressen sich versammeln, still sind, nicht die gewohnte Keckheit zeigend, sobald etwas sie schaun, das sie erschrecket, urplötzlich dann im Stich die Nahrung lassen, weil sie befallen sind von größrer Sorge. So sah die neue Schar ich den Gesang jetzt aufgebend hin zum Felsenabhang eilen, wie wer da geht und weiß nicht, wo er hinkommt, und minder schnell auch war nicht unser Abgang. Ende von zweiter Gesang.